Ich brauche etwas zu trinken. Ich verlange sofort etwas zu trinken. Das würde ich an deiner Stelle nicht trinken. Warum nicht? Weil ich dir das wirklich nicht raten möchte. Nicht mal die Penner auf der Straße fassen das an. Das ist schlimmer als Methanol. Unsinn. Das Zeug ist Methanol weit überlegen. Die Penner können sich's nur nicht leisten. Das ist der Grund. Haben wir noch mehr davon? Lügner. Was ist in deiner Werkzeugkiste? Nein, wir haben nichts mehr. Setz dich hin. Lügner. Du hast doch Frostschutzmittel. Du dämlicher Idiot. Du sollst doch nicht durcheinander trinken.